Die Sozialistische Internationale schließlich beschäftigte sich heute in Berlin unter der Führung von Willy Brandt auch mit den Vorgängen im südosteuropäischen Vielvölkerstaat. Eigentlich hatte man vor, das künftige Verhältnis zur Sowjetunion zu erörtern oder zu dem, was von der Union übrig bleiben wird, denn die Sozialdemokraten hoffen ja, dass die dort unabhängig werdenden Republiken sich ihrer politischen Richtung anschließen werden. Hören Sie eine Zusammenfassung von Volker Mayer.